Fanboys. Heute mit dem Tobi. Hallo. Und dem Marcel. Hallo. Und dem Martin. Hallo. Ja, es ist die Folge 427. Wir sind zu dritt. Das ist alles großartig. Und wir haben einen Zahlenfakt. Da steht nur Pantone. Ja, ich habe es mir ja zur Gewohnheit gemacht, hier jedes Jahr die Pantone-Farbe des Jahres vorzustellen. Und dieses Jahr habe ich es vergessen. Ha. Deswegen möchte ich das heute nachholen. Und zwar ist das ein Grau und ein Gelb. Aber heute reden wir über das Grau. Mit zwei Farben? Ja, ja. Gelb und Grau. Gelb und Grau. Und zwar nicht die Pantone-Farbe 427C. 427 ist unsere Folgennummer. Die ist auch ein Grau. Und jetzt ratet bitte, welches ist heller? Die Farbe des Jahres ist heller. Das Jahr ist dunkler. Jemand von uns hat recht. Pantone hat da so ein Video gemacht von der Farbe des Jahres und ich muss gerade wirklich vergleichen. Ich glaube tatsächlich, dass die 427 heller ist, aber es fällt mir doch, ja, die 427. Gar nicht so einfach. Eigentlich wollte ich euch die Farbe raten lassen, das ist viel lustiger. Und dann hat Martin noch gesagt, er würde es auch so tun, als würde er sie raten. Welche Farbe hättest du denn geraten, wenn du jetzt so getan hättest, als würdest du raten, Martin? Ein helles Rosa. Ah, schön. Das passt ja dann auch sehr gut zu dem Grau. Ja. Und was hättest du geraten, Tobi? Oh, keine Ahnung. Vielleicht irgendwas Gelb oder Grün. Okay, Gelb wäre natürlich am besten gewesen. Vielleicht hätten wir die Folge nochmal aufnehmen sollen. Ja, also meine erste Assoziation mit der 427 war ja 24/7. Aber 42/7 ist selbst in Amerika noch nicht üblich zu arbeiten. Ja. Wenn es ginge, wäre das allerdings, glaube ich, schon drin. Vielleicht als kleine Randanekdote noch ganz am Anfang, die GameStop-Aktie ist schon wieder durch die Decke gegangen. Wahrscheinlich ist sie jetzt, während diese Aufnahme hier bei euch abläuft, schon wieder im Keller. Ja, sie ist sie ist ja gestern so in die Decke hochgegangen, dann ist sie schon wieder runtergegangen und dann ist sie jetzt wieder ein bisschen hochgegangen, aber Aktien. Ja. Man steckt nicht drin. Ich habe festgestellt, der Späti nebenan hat jetzt einen Bitcoin-Automaten. Bitte. Und ich möchte eigentlich nur noch diesen Planeten verlassen. Was ist ein Bitcoin-Automat? Ein Bitcoin-Automat ist ein Gerät, das man benutzt, wenn man sich russische Malware installiert hat. Da steht dann nämlich, gehen Sie zum nächsten Bitcoin-Automaten und überweisen Sie so und so viel Bitcoin auf diese kryptische Kontonummer, die ein Bitcoin-Wallet ist. Und dann macht man das und dann entsperren sie vielleicht den PC. Ja. Das heißt, aber ich glaube, für was anderes ist der auch nicht gut. Bei dem Späti, da gehen Leute rein, die gemalwert wurden, um sich frei zu, um ihr das Lösegeld zu zahlen. Ich habe noch nie einen anderen Anwendungsfall für Bitcoin-Automaten irgendwie gehört. Aber ja, das war doch diese Bitcoin-Zusammenfassung, ist Imagine if idling your car produced solved Sudokus that you can trade for heroin. Ja, das trifft's ganz gut. Ja, wo waren wir? Ach ja, genau, die Neuigkeiten. Und es gibt Neuigkeiten aus dem Hause. Naja, fangen wir an mit der eher traurigen Notiz, dann haben wir es hinter uns. Steve Jobs wäre diese Woche, um nicht zu sagen gestern, 66 Jahre alt geworden. Da gab es wieder viel Remembrance und Stories, die erzählt wurden. Und ja, ist erstaunlich, ich war erstaunt, dass er schon so alt wäre, wenn er noch leben würde. So, das ist der Satz, den ich sagen will. Ja, ansonsten, wie immer gilt, Steve Jobs war nicht unproblematisch. Auch das haben wir, glaube ich, mehrfach schon in dieser Sendung aufgearbeitet. Aber nun ja. Oh Mann. Ohne ihn wären wir, glaube ich, ganz woanders. Vielleicht. Man weiß es nicht. Ja. Ich denke, die Dinge wären einfach anders. Ja. Also was auf jeden Fall ganz anders wäre, wäre die Heldenverehrung im Silicon Valley. Aber nun ja. Mit Bill Gates, die Heldenverehrung von Bill Gates, die wäre wahrscheinlich anders. Ja. Anders. Von einem eher traurigen Thema zu einem jauchzend, begrüßend, hurra, hurra Thema. Und zwar in eigener Sache, zumindest in teilweise eigener Sache, ein Drittel eigene Sache sozusagen. Der Marcel und der Dom machen ein neues Spiel und man kann es sogar schon kaufen. Ja, absurd, ne? Seit ein, zwei Jahren gibt es Pre-Orders im App Store. Mhm. Und shit, man, tatsächlich. Haben uns tatsächlich jetzt mal überlegt, dass wir das mal ausprobieren, das Pre-Ordern. Einfach auch mal so, um abzuschätzen, wie so das Interesse ist für das Spiel. Genau, das nächste Spiel ist fertig geworden. Ich hatte ja groß rumposaunt, 2020 will ich zwei Spiele veröffentlichen. Das hat gnadenlos nicht geklappt. Eins ist es wenigstens geworden und das zweite hat es jetzt über die Ziellinie noch geschafft ins neue Jahr rein. Cards heißt es. Sehr klug übrigens, ein Spiel so zu nennen wie die Kategorie im App Store. Aber vielleicht such dir lieber nach Monkey Box, denn das ist dir der zweite Titel in der Monkey Box Reihe nach Polarized letztes Jahr. Cards ist ein ganz anderes Spiel wieder. Diesmal geht es um ein Puzzle-Action-Adventure, aber für Mobile runtergebrochen. Und zwar spielt man das mit Karten. Im Grunde war die Idee mehr oder weniger, das so zu machen wie eine Adaption von so einem großen Actionspiel. Eigentlich nicht Action, sondern Abenteuer, so Indiana Jones-mäßig, in ein Kartenspiel, weil ich das so absurd fand, das sozusagen in so ein anderes Medium zu übertragen und zu gucken, ja, wie kann man denn auf Mobile das machen, ohne dass du jetzt einen D-Pad da einblendest und Action machst, sondern das alles eben nur durch Karten darstellen. Ich kann auf jeden Fall versprechen, wir werden Wunder und Orte und Reisen erleben in dem Spiel und gefährliche Situationen, alles, was man halt so kennt aus und Karten. Dingern. Und das alles halt nur mit, ja, ein paar Karten. Ja, es ist eine Katze mit dabei, deswegen bin ich schon hin und weg. Ja. Ja. Also ich, genau, die 5 von 5 Sternen. Ich habe die Beta schon gespielt, deswegen kann ich jetzt schon vom Leder ziehen. 5 von 5 Sterne, bestes Spiel, wo gibt, mit Katze, hurra, hurra. Ja, genau, aber, Entschuldigung? Nee, sag. Wird erscheinen im April, zwar 15. Ist 15. richtig? Ist es ein Donnerstag? Es ist immer ein Donnerstag. Jetzt gerade kann man es im Vorverkauf um $1 günstiger kaufen. Ah, dann habe ich sogar Geld gespart. Also ein Pre-Order-Sale sozusagen. Wow. Schon. Und wir haben den Link in den Shownotes. Ansonsten könnt ihr einfach auf die codingmonkeys.de Seite so gucken und da dann klicken auf Cards. Oder nach Monkeybox suchen. Das verlinkt mit dem App Store und da kann man dann auch die Vorschau angucken und so ein paar Grafiken. Ja. Und einen Textblurb, der nochmal was anderes erzählt als das, was ich jetzt hier erzählt habe. Genau. Vielleicht sollten wir die eigentliche Diskussion verschieben, bis es wirklich raus ist. Aber ich wollte es trotzdem kurz anmerken, weil ich den Gedanken gerade hatte. Was es mich tatsächlich so vom Gefühl her erinnert hat, ist Lara Croft Go. Ah. Und zwar, also das Interface ist natürlich ein ganz anderes und man spielt mit Karten und so, aber so dieses Actionspiel runtergebrochen in binäre Entscheidungen, das hat irgendwie ein sehr ähnliches Gefühl für mich erzeugt und war gut. Aber also von der Idee ist es eben genau das zu sagen, wir haben ein Spiel und transferieren das halt. Versuchen es umzusetzen. Und was mir ja auch immer am Herzen lag, war bei Mobile Games, die so zu gestalten, dass sie gut auf Mobile funktionieren. Das ist ja leider ein bisschen verloren gegangen, dadurch, dass fast alle Spiele mittlerweile Universal sind für verschiedene Plattformen auch. Aber das kannst du mit einer Hand nur spielen. Du kannst es jederzeit unterbrechen, irgendwann später, eine Woche später weiterspielen, was weiß ich. Ja, und das ist durchaus genug, also jetzt auch, um die potenziellen Käufer und Käuferinnen noch zu überzeugen, durchaus auch genug Content für die 2 Euro, die man da ausgibt. Man hat da Spaß. Da kann man pro Karte, das wäre, das muss ich eigentlich noch einbauen, in, wenn die Credits dann laufen, dass dann der Preis pro Karte angezeigt wird, gezahlt hat. Okay, dann musst du gut, aber dazu dann mehr, wenn es erscheinen wird, beziehungsweise zwischendurch, falls noch irgendwelche Neuigkeiten dazu kommen. Wie gesagt, ihr könnt es euch jetzt schon mal angucken, kommt in 7 Wochen. Ja, in 7 Wochen wird es was geben. Ja, in 7 Wochen haben wir vielleicht auch endlich mal eine PS5 gekauft, mit Glück. Ich bin ja momentan, ich habe mit mir selbst die Wette am Laufen, ob ich zuerst eine PS5 habe oder zuerst geimpft werde. Und irgendwie habe ich für beides schon die Hoffnung verloren dieses Jahr. Aber wir haben ein Thema auf der Agenda, das heißt PS5 kaufen. Ja, die dritte Welle ist da. Ich glaube, beim PS5 kaufen ist die vierte. Und ist deine Einkaufsliste auf die Agenda verirrt. Die vierte Welle ist, glaube ich, bei der PlayStation. Man merkt eine Zunahme der Händlerverfügbarkeit, zumindest letzte Woche und diese Woche. Ja. Gab es teilweise mehrfach Angebote pro Tag, was ein ganz große Unsitte ist, dass die Händler angefangen haben, Bundles zu schnüren. Hm. Das heißt, man muss dann ein Assassin's Creed Valhalla dazu sich holen oder ein Spider-Man Miles Morales oder bei der digitalen Version packen sie natürlich kein Spiel dazu, sondern die Kamera oder einen zweiten Controller, das verstehe ich ja sogar noch. Naja. Der digitale Version von der PlayStation 5? Ja. Ja. Die hat kein Laufwerk. Ist sie dann zum Download? Achso, okay. Die ist auch 100, sie ist auch 100 Euro günstiger. Wahrscheinlich, wenn man fleißig alte Spiele wieder weiterverkauft, wird es sehr, sehr schnell teurer. Aber da ich bei meiner PlayStation 4 gerade mal ein Spiel gekauft habe, nämlich das erste, was ich drauf gespielt habe, wollte ich auch digital gehen. Die ist auch leichter zu kriegen, muss man sagen, weil natürlich jetzt die Hardcore-Fans einkaufen und die wollen alle das Laufwerk, damit sie halt Spiele weiterverkaufen können. Ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass mehr Leute die digitale wollen, aber ich kann mich auch täuschen. Also ich habe es nämlich die letzten Tage versucht. Es war wirklich eine schöne Dramaturgie, weil es angefangen hat so mit okay, der Tweet ist jetzt eine Stunde her, gucke ich noch überhaupt? Okay, nicht mehr verfügbar. Dann beim nächsten Mal, okay, 20 Minuten ist der Tweet her, ich klicke mal auf die Seite. Da habe ich sogar noch eine Wartenummer gekriegt, war gleich die 30.000 oder 26.000 oder so. Mhm. Dann beim nächsten Mal bin ich sogar in den Warenkorb gekommen und danach war es dann nicht mehr verfügbar. Und gestern habe ich es tatsächlich geschafft, bei Saturn zu bestellen. Oh. Kommt jetzt am Samstag. Ich hasse dich ein bisschen, Marcel. Ich hasse dich. Ja, und gleich wirst du mich lieben dafür, dass ich nochmal die Tipps sage, wie ich da dran gekommen bin. Ach nee, die muss ich dir privat sagen, oder? Das ist dumm hier. Naja, es kommt ja drauf an, wann die dann released wird, diese Fanboys-Folge. Ich glaube, ich kenne alle Tipps und Tricks und ich werde sie jetzt auch alle mal schnell runterrattern. Genau. Also, weil ich bin ja da auch am Klicken die ganze Zeit schon und die ganze Woche. Ja. Und bei mir war das nämlich so, ich bin in einem Discord-Server von I Love PS5 oder so heißt es, glaube ich. Das ist auch dieser Twitter-Bot, den man abonnieren kann und die haben einen Discord-Server und da kriegt man dann nochmal 5 Minuten vorher mit, wenn was passiert, bevor dieser Twitter-Bot anspringt. Aber auch das hat mir nicht geholfen. Ich hatte nämlich tatsächlich zuerst Pech Anfang der Woche und dann irgendwann, ich glaube es war dienstags, gab es sie bei mytoys.de, was wohl ein Unterhändler von Otto ist. Und da habe ich es tatsächlich geschafft, eine zu kaufen. Und dann dachte ich mir, okay, cool, ich lege jetzt die Füße hoch. Habe dann gestern auch gesehen, oh, Saturn, da gibt's ja auch noch diese Spezialtricks mit, wie man per JavaScript das schon mal vorab in den Warenkorb legt und dann schneller kaufen kann, wenn es tatsächlich freigeschaltet wird. Aber nein, ich dachte mir, ich habe ja schon eine Bestellung, ich muss nichts tun. Und gestern Abend kam dann die Storno für meine Mindvoice-Bestellung und ich dachte mir, scheiße. Ja, Stornos sind natürlich wirklich blöde. Ja. Also ich habe, glaube ich, 2 Twitter-Accounts abonniert, den von Gameswirtschaft und den anderen habe ich wahrscheinlich den von diesem Forum, oder? Dieses. Nee, der ist immer zu spät. Ah, ja. Der twittert, den habe ich auch, aber der twittert immer als letzter von den 3. Aber ich habe Gameswirtschaft ist doch auch super lahm. Ja, nö, nee. Also diese Woche zumindest nicht, weil diese Woche hatten sie wohl schon vorher Tipps, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Sie waren aber trotzdem langsamer als der Discord. Ja gut, langsamer als der Discord, glaube ich dir sofort. Hm. Aber nicht jeder. Ich habe psletsplay.de noch. Ah ja, genau. Ja, das ist aber, das ist auch Vorraum. Genau. Nee, also Discord ist, glaube ich, der beste Tipp davon. Ja, aber der Vorraum-Account twittert hinterher. Ja, kann sein, aber ich glaube, die gehören zusammen. Seltsamerweise. Hm. Und im Grunde kommt es auch darauf an, bei welchem Händler du das mitbekommst. Hm. Weil das hängt immer davon ab, wie die ihre Webseite programmiert haben. Also bei Saturn war es zum Beispiel so, wenn du dann erstmal im Warenkorb warst und ein paar Mal refreshed hast, dann ging's. Ja. Aber du musstest halt refreshen, bis das Licht anspringt. Bei anderen Händlern ist es völlig anders gewesen. Es gab zum Beispiel diesen einen Händler, da habe ich die Wartenummer gezogen und dann zählt er aber nicht runter, welche Wartenummer jetzt gerade bedient wird, sondern du hast halt diese Wartenummer. Und ja. Dann war ich irgendwie eine Stunde oder so im in dieser Warteschleife und dann kam halt, jetzt ist alles ausverkauft. Ja, das ist übrigens, ich war heute auch wieder in der GameStop-Warteschleife und die behaupten ja, dass irgendwie First Come, First Serve passiert, aber nee, das ist einfach zufällig, wer da eine bekommt. Wegen der Scammer? Also einfach Warteschleife, also sie haben ja diesen Warteraum und sie lassen halt ab und zu mal einen rein und je nachdem, wer gerade F5 automatisch, also das reloadet ja automatisch, je nachdem, wer das gerade tut, darf dann rein und auf der Webseite steht halt, ja, nee, wir machen das irgendwie nach, wer zuerst kommt, mal zuerst, aber nee, definitiv nicht. Also es ist schon erstaunlich zu sehen, dass Webseiten auch im Jahr 2021 nicht mit Last umgehen können. Ja, auch Amazon nicht, lustigerweise. was ich jedenfalls sagen wollte, ist, PS5 kaufen, momentan scheint es sich gerade zu lohnen. Ich habe keine Ahnung, ob diese Welle dann wieder aufhört oder ob das jetzt so bleibt. Amazon ist ja der einzige Händler, der es in den letzten 2 Wochen nicht geschafft hat, irgendeine PS5 zu verkaufen. Ja, erstaunlich, die hatten irgendwie am 2.2. 5 PS5s verkauft oder so. Ja, irgendwie so. Gefühlt. Und dann ändern die ihre Webseiten auch die ganze Zeit und so. Und ich habe auch, während jetzt die Bundles bei Saturn und Mediamarkt rausgegangen sind, über die Suche hat man jetzt gar nicht immer was gefunden. Hm. Obwohl das gerade verkauft wurde. Also, keine Ahnung. Man muss sich schon ein bisschen reinfummeln, so auf gut Glück. Da sind wir noch nicht. Ich glaube, die Lage wird sich tatsächlich auch so analog zum Impfen entspannen, was das PS5-Kaufen angeht. Also wenn man wirklich Zeit hat und dranbleiben möchte, ist gerade gut. Aber ja, vielleicht wartet man auch einfach ein Jahr. Ich habe bei der Switch auch einfach ein Jahr gewartet und dann war es kein Problem, das zu kaufen. Ja, das beim Impfen eben. Das ist meine Strategie. Ich kaufe das Zeug erst, wenn schon die nächste Generation um die Ecke kommt. Tja, nächste Generation, guter Stichpunkt. Es wurde nämlich auch, ich glaube, das war Anfang der Woche enthüllt, dass man plant, eine nächste Generation der PSVR zu bauen. Und zwar für die PlayStation 5. Alle, die sich Hoffnung gemacht haben auf kabellos, seien enttäuscht, weil es ist, wurde groß angepriesen, dass es nur noch ein Kabel zur PlayStation 5 ist. was aber im Vergleich zur aktuellen PSVR-Konstruktion schon eine wesentliche Verbesserung ist. Ich wollte gerade fragen, wie viele Kabel sind das denn jetzt? Im Grund, also das Absurde ist, im Grunde ist es jetzt auch nur ein Kabel. Es sind halt unterschiedliche Kabel, die in einem zusammengefasst sind. Ja. Die Frage ist, hast du noch so ein Zwischenkackteil, was du da vorschalten musst? Da glaube ich, nein. Ich hätte das jetzt so verstanden, dass es direkt in die PlayStation 5 ein Kabel und kein Zwischenkackteil, wie du es so schön nennst. Okay, das heißt, du eliminierst das Zwischenkackteil, aber es sind nicht mehrere Strippen, die sich dann von deiner Brille irgendwo anders hinziehen. Korrekt. Ja. Also, da ist Spannung. Auf jeden Fall. Also das Wichtigste an dieser ganzen Meldung sind nicht die Details, also größeres Field of View und was weiß ich, was da jetzt alles kommt, sondern das Wichtigste an der Meldung ist, es kommt eine zweite Generation überhaupt von PSVR. Ja. Denn nachdem wie die letzte VR-Welle gelaufen ist, die lief ganz okayisch, jedenfalls besser als alle anderen davor, aber nicht so gut, dass man sagen würde, das ist jetzt immer noch der heiße Scheiß. Ja, das stimmt. Insofern ist es ein sehr, sehr positives Zeichen, was VR angeht. Und es ist interessant, dass Microsoft da bei der Xbox immer noch nichts gegenhalten kann. Vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum Sony dran festhält, weil es eben ein Unterscheidungsmerkmal auch ist. Ja, Microsoft hätte ja diese ganze HoloLens-Sache, aber das ist ja nicht consumer-tauglich bisher, vor allem was den Preis angeht. Wo wir gerade bei PlayStation, Sony Neuerungen sind, am Abend der Aufzeichnung dieses Podcasts werden irgendwie Spiele vorgestellt. Aber die können wir naturgemäß jetzt nicht sprechen, weil wir sie noch nicht kennen. Ihr könnt das allerdings dann einfach im Internet gucken. Wir reden nächste Woche drüber, wenn irgendwie alle es gesehen haben. Wir können noch nicht, es ist noch zu früh für uns, um die das darüber zu reden, aber es ist für die Hörer zu spät, um es live anzugucken. Genau, korrekt. Idealerweise. Außer ich arbeite sehr schnell und ich glaube nicht, dass ich sehr schnell arbeite. ja. Aber das nur als Chronistenpflicht. Kommen wir zu den Tipps. Und da geht es auch um was mit der PlayStation 5 und der Kauferei zu tun hat, glaube ich, nämlich Twitter-Alerts. Ja, genau. Ich habe dieses Feature nur deswegen entdeckt. Ich kannte das nämlich vorher nicht. Man kann mittlerweile, weiß nicht seit wann, bei Accounts, denen man folgt, so eine kleine Glocke drücken. Ja. Was dann passiert, ist ziemlich schlecht implementiert, aber immerhin, man kriegt eine Push-Notification, wenn dieser Account irgendwas twittert. Weißt du, warum für welchen Account ich das bitte? Anhab? Ich habe das für den Fanboys-Account an, tatsächlich. Ja, zum Beispiel. Hat das erklärt, warum du immer so schnell faffst? Yes. Ich finde blöd, wie das dann in der App dargestellt wird, nämlich in den Antworten. Und dann steht nicht der Tweet da, sondern einfach bloß, welche Accounts getwittert haben. Ja. Ein bisschen strange. Aber gut. Ja, gibt's schon eine Weile. Ich denke, mindestens 2 Jahre, wenn nicht länger. Ja, also ist gerade für PlayStation-Account twittert was super gut. Ja. Vor allem seit die Timeline halt nicht mehr keine Timeline mehr ist, sondern ein kuratiertes irgendwas. Ja. Abstruses Konglomerat. Seufz. Nun ja, kommen wir zum Konsum. Und da gibt es Spiele, sogar teilweise für die PS5, aber mal sehen, was der Marcel dazu erzählt. Wir fangen an mit There is No Game. Oh Gott, PS5. Ich habe PS5 geschrieben, da gehört aber noch PS4 hin. mein Kopf hat sofort umgeschaltet von PS4 zu PS5. Ja, ja. Aber erstmal There is No Game, das hat nämlich gar nichts damit zu tun, sondern das läuft tatsächlich auf dem Mac und es ist ein Spiel, was auf dem Mac läuft. Also auf einem normalen Mac. Game. Oh. Es ist aber auch Pixelgrafik, okay. Also da darf man jetzt nicht zu viel erwarten. Ein Tipp von Dom ist das, und das war super fies, weil Dom erzählt so, ja, da gibt's There is No Game und ich mache gerade die letzte Beta fertig für Cards und habe überhaupt keine Zeit dafür und habe dann, nachdem ich die ihm abgegeben habe sozusagen zum Submitten, habe ich gesagt, so jetzt ist zwar schon Nacht, aber jetzt schaue ich mal rein in There is No Game, Wrong Dimension und was ist dieses Spiel? Dieses Spiel ist ein Spiel, was so tut, als wäre es kein Spiel und einen davon überzeugen will, dass man es nicht spielen soll, weil es ist kein Spiel. Das Ganze ganz klassisch mit so einem Erzähler, der sagt, er ist das Spiel. Ich habe es noch nicht durchgespielt und einen versucht zu überzeugen, es nicht zu spielen. Das Ganze hat so Stanley Parable Vibes. Ich weiß nicht, es gibt, glaube ich, noch ein paar andere Spiele, die so in diesem Genre verortet sind. Pony Island ist auch so ein Ding. Genau, oder Undertale, weiß ich nicht, ein bisschen. Ein bisschen anders. Ich habe Undertale auch noch nicht gespielt. Und Pony Island auch nicht, Frog Fractions vielleicht? Ja. So ein bisschen. Aber wahrscheinlich Stanley Parable am ehesten, weil es ist auch dieser Erzähler da und so. Ich bin jetzt an einer Stelle gekommen, wo ein Day of the Tentacle parodiert wird. Auf eine gewisse Art und Weise. Und es ist so 1:1 getroffen. Der Style Das finde ich richtig, richtig lustig und gut. Und es ist wirklich einfach eine schöne Abwechslung, mal wieder sowas zu spielen. Ich glaube, wenn nach Stanley Parable jetzt 15, 20, 30 solche Spiele rausgekommen wären, hätte ich sehr schnell gesagt, ach, ja, geh mir weg, ja, lustig, ja, wissen wir. Aber da es jetzt schon so lange her ist, was in der Richtung zu haben, hatte ich wirklich sehr viel Spaß. Wie ist denn das Gameplay? Was ist denn das für ein... Was spielt man? Das Spiel versucht dich zu hindern, das Spiel zu spielen. Wie soll ich es erklären? Also du hast relativ bald zum Beispiel einen Mauszeiger, der wie mit einem Gewicht nach unten fällt und dann kannst du den so draggen mit deiner Maus nach oben und wenn du ihn loslässt, fällt er wieder nach unten. Und dann kannst du damit zum Beispiel Schrauben lösen und so. Also die vierte Wand wird sehr schnell gebrochen und alles, was Interface-Elemente sind, kannst du auch benutzen, mehr oder weniger. Okay. Das Spiel beginnt, glaube ich, damit, dass da so Pfeile sind und Klick hier oder so steht und wenn du immer den Pfeilen folgst, dann beendet sich das Spiel. Wenn du nicht liest, was da steht. Genau, also ich hatte viel Spaß, obwohl ich noch nicht durch bin. Dom hat gesagt, es ist ein bisschen lang. Ach, ich liebe das als Kritik. Bisschen viel schöner, als zu sagen, ha, ist zu kurze Spielzeit. Gut, ich musste gerade noch gucken, wie ich das nächste Thema überhaupt ausspreche. Gott sei Dank. Gott sei Dank gibt es das Internet. Es handelt sich um ein Buch. Dementsprechend ist es höchstwahrscheinlich Tobi, der darüber sprechen wird. Und das ist ein Buch von Tamsin Muir, nämlich Harrow the Ninth. Ja, Tamsin Muir. Gut, dass du es nachgeguckt hast. Ich konnte es nicht. Ich habe gegoogelt, aber die hat einen Artikel veröffentlicht, wie ihre Charaktere ausgesprochen werden. Und dann bin ich da nicht dran vorbeigekommen und habe ihren Namen nicht gelernt. Ja, letztes Jahr Hugo nominiert, Gideon the Ninth, habe ich auch besprochen. Was der Hugo ist, muss ich passionierten Fanboys-Hörern ja nicht erklären. Ich glaube, da können wir auf vergangene Folgen verweisen. Das werde ich in ein, zwei Monaten auch wieder tun. Nichts alledem, das ist die Fortsetzung und folgt jetzt der anderen von diesem Duo aus Nekromantin und ihrer Beschützerin, Schwertkämpferin. Für die, die jetzt nicht mehr ganz präsent haben, um wen es in Gideon ging, ist es denn Nekromantin oder ist es Schwertbeschützerin? Also Gideon ist die Schwertkämpferin. Oh, okay. Und das erste Buch ist so wie die zwei, so ein bisschen Buddy-Comedy, obwohl nicht wirklich Comedy, aber wie die zwei sich zusammenraufen, weil die sich eigentlich bis aufs Blut hassen, aber sie müssen zusammenarbeiten. Gideon ist der Kavalier von Harrow und das bedeutet ihre Beschützerin und Schwertkämpferin, die Frau fürs Grobe. Und Harrow ist die Nekromantin und die wird vom Imperator des Universums, der seit 10.000 Jahren regiert, dazu auserkoren, mit acht anderen so Pärchen aus Nekromanten und Schwertkämpfer die neuen Liktoren zu werden. Das ist so die Elite Nekromantentruppe vom Imperator und die sind mit den Jahren einfach einer nach dem anderen hops gegangen oder verloren oder verschollen und die müssen ersetzt werden. Verstehe. Das ist der Plot vom ersten Buch. Und jetzt muss ich ein bisschen spoilern. Das Ende vom ersten Buch ist so ein bisschen offen. Das ist nicht ganz klar, was passiert, aber es sieht sehr danach aus, als ob Gideon sich opfert für Harrow. Und das zweite Buch, Harrow the Ninth, da gibt's über lange Strecken, gibt's überhaupt kein Gideon, kommt nicht vor, wird nicht erwähnt, also nicht mal namentlich. Und du hast die ganze Zeit, du denkst dir die ganze Zeit, ja, da steckt was dahinter, das ist natürlich Absicht, aber das wird so lange durchgehalten. Du denkst, du möchtest am liebsten schreien. Also es ist super, super gut. Und das ist halt geschrieben, halt so ein bisschen den Blickpunkt einer Nekromantin folgen, die eh so ein bisschen Gaga ist und Erinnerungslücken und Zeitsprünge hat und vielleicht möglicherweise ihre eigene Erinnerung teilweise reingepfuscht hat, Fragezeichen. Also sehr wüst. Genau, und im zweiten Teil ist eben die Lektoren, die das Ganze, die Prozedur überlebt haben, sind nicht viele, werden vom Imperator des Universums zu einem Art Tempel, uralten Tempel-Raumstation geholt, um sich auf den Endkampf mit einem planetenfressenden, menschheitsvernichtenden Weltraummonster vorzubereiten. das Ganze ist wieder so vollgestopft mit Intrige und diesem, ja, es fühlt sich eben an wie dieses Schulhof-Intrigieren zwischen ja, Mean Girls, die sich gegenseitig fertig machen. Und außerdem versucht irgendjemand Hera umzubringen. Unklar warum, aber sie ist jedenfalls in Lebensgefahr. Wobei natürlich sie eine so mächtige Nekromantin geworden ist, dass solche Dinge wie ihren Schwert zwischen die Rippen zu stoßen, sie halt nicht komplett aufhalten können, weil sie alles nachwachsen lassen kann. Es ist aber trotzdem sehr unangenehm, die verschiedenen Mordversuche, die ihr passieren. Und es ist einfach, es ist herrlich. Also es ist ein bisschen wie das erste Buch, nur auf 11 gedreht. Und es ist halt, ich mag den Stil total. Der ist ziemlich grimmig und trotzdem snarky, also sehr frisch und lebhaft geschrieben. Also eine ganz, ja, was so alte Säcke wie ich die Bücher reviewen, wie so eine ganz neue, frische Stimme bezeichnen. Und es ist einfach, es ist toll. Teilweise ist es total makaber. Es gibt eine Szene, wo Harrow von einer, ja, Kollegin, anderen Lektorin, einen Arm, da war irgendwie eine schäbige Prothese dran und den Arm, die Prothese nimmt sie ab und stellt den Arm aus der eigenen Knochensubstanz von der anderen wieder her und lässt ihn dann quasi so eine Art aus eigenen Knochen gewachsene Prothese wachsen. Wow. Das liest sich wie eine Sexszene. Es ist also unglaublich. Ich habe dieses Buch geliebt. Es hat mich total eingesogen. Am Ende hatte ich ein bisschen das Gefühl, man muss ein paar mehr Stränge aufsammeln als ich habe das Gefühl, ich hätte besser aufgepasst haben sollen. Aber ich habe es trotzdem geliebt für die Art, wie es geschrieben ist und für diese frischen neuen Blick darauf und eben so dieses ja, das ist, es gibt so makabere Späßchen mit Nekromanten, die einfach da sehr schön durchexerziert werden. Das klingt doch spannend. Und die Kombi aus. Ich habe endlich gelernt, was eine Nekromantin ist. Ah. Ja. Ich wusste nicht, dass es eine Geisterbeschwörerin sein soll. Kann die sich dann selber beschwören, wenn sie stirbt? Sie sich selbst nicht, aber jemand anders. Ich finde es skandalös, dass du diese Frage beantworten kannst. Animieren und beleben. Aber also Nekromanten kümmern sich ja eher um tote Körper als um tote Seelen, sozusagen. Ah, okay. Genau. Ja. Ja, sie hat auch im Band 1, auch wieder Spoiler, sie hat auch im Band 1, nachdem sich ihre beiden Eltern, die Herrscher vom 9. Haus, quasi selbst das Leben genommen haben, hat sie die dann animiert und jahrelang so getan, als ob die weiterhin über das 9. Haus regieren, aber in Wirklichkeit war sie die Strippenzieherin. Es geht also um Rentenbetrug. Ja. Ähnlich, nicht Florida Rolf, sondern Florida Harrow. Deep Cuts, Deep Cuts. Gut. Kommen wir von den... das ist keine gute Überleitung. Wikinger. Überall sind Wikinger. Ja, es nimmt ja gar kein Ende. Erst war irgendwie Assassin's Creed Wikinger und dann tausend andere Wikinger. Und jetzt gibt es auch noch ein Crafting-Survival-Spiel mit einem Wikinger und mehreren Wikingern eigentlich. Die Rede ist von Valheim. Stimmt, Magic hatte auch gerade ein aktuelles Set mit Wikingern. Das ist gerade Wikingerzeit. Es soll nicht um Kaldheim oder wie auch immer das bei Magic heißt, gehen, sondern um Valheim. Valheim ist ein Spiel eines neuen Studios aus Schweden, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Waren bis vor kurzem 5 Angestelltinnen. Sind jetzt irgendwie plötzlich unfassbar reich, weil sie auf Steam über 3 Millionen Copies ihres Early Access Wikinger-Spiels verkauft haben. Und zu Recht. Es ist nämlich ein sehr schönes, fast schon entspannendes Spiel tatsächlich, in dem man ein Wikinger ist. Man kommt nackt in einem Steinzirkel sozusagen an im Spiel und dann sagt einem erstmal, ist es Mugin oder ist es Humin oder wie heißen sie gleich wieder? Eine von den Krähen von Odin sagt einem dann, ja hier, also geht es hier, und im Wesentlichen ist die Ansage, es gibt 5 Bosse und mach doch mal. Als erstes solltest du dir allerdings erstmal irgendwie was zu essen suchen und ein Häuschen bauen, weil sonst wird es schwierig mit Hunger und Kälte. Und das machst du dann. Und der Clou an der Sache ist unter anderem auch, dass das auch Multiplayer geht. Ich habe auch schon mehrere Freunde, die mit ihren Freundeskreisen da jetzt Wikinger-Server machen. Ich persönlich, ich wünschte, ich hätte abends immer noch genug Energie, um auch noch Wikinger zu sein. Ich habe allerdings auch schon ein bisschen reingespielt und ich habe auch schon sehr viel Streams auf Twitch dazu geguckt. Ich kenne also fast schon den Endgame-Content auch. Aber ja, im Wesentlichen baut man sukzessive größere Häuschen, sukzessive bessere Waffen, sukzessive besseres Essen. Es gibt diverse interessante Mechaniken. Man kann Imker werden, wenn man sich eine Biene fängt, eine Königin. Man kann, wenn man halt seine Sachen hochlevelt, kann man irgendwann auch Stein verbauen und nicht nur die ganze Zeit irgendwie Stroh und Holz. Immer bessere Klamotten auch, die dann mehr Armor haben. Es ist ein sehr schönes Spiel, so ein bisschen eine Mischung aus, vielleicht Rust und Minecraft oder so. Oder vielleicht, weiß gar nicht. Also auf jeden Fall, was ich auch interessant finde an Valheim ist, dass die Grafik irgendwie so zwischen wunderschön und super hässlich irgendwie unfassbar oszilliert. Also so gerade Landschaft und Lichtstimmungen sind unfassbar schön, ja, wenn du da irgendwie mit so einem Boot durch einen Fluss segelst und die Sonne geht unter, das sieht wunderschön aus, und dann kämpfst du irgendwie gegen so einen Troll, der aussieht, als wäre irgendwie PlayStation 2 Ära Gratis Asset Unity Engine 2.0. So. Und es ist faszinierend, aber insgesamt muss ich sagen, es ist ein sehr schönes Spiel, auch optisch. Und ich glaube, es kann den einen oder die andere in seinen Bann ziehen, gerade wenn man halt so auf Survival-Crafting-Dings steht. Aha. Das scheint so ein richtiges... Innes aktuelles Genre zu sein, Survival Crafting. Ja, und gerade, also Wikinger plus Survival Crafting war anscheinend dann auch das Ding, um halt irgendwie meistverkauftes Spiel auf Steam zu anlocken oder so. Also sie haben innerhalb von 3-4 Wochen haben sie halt wirklich Millionen Copies verkauft. Wahnsinn. Ja, dass sehr cool. Das Crafting immer so zieht. Ja. Nun ja. Kommen wir zu einem Titel, der mittlerweile eigentlich schon fast im Nachklapp stehen sollte, aber dieses Mal ist nicht der Zusatz Demo dran. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass es tatsächlich sich um was handelt. Es geht schon wieder um Little Nightmares 2. It's the real thing now. Ich weiß ja nicht, da hatte ich übrigens PS5 hingeschrieben. Es soll irgendwann noch eine PS5-Version geben, gibt es aber noch nicht. Also eine spezielle. Ich glaube schon, dass man es auf der PS5 jetzt gerade auch schon spielen kann. Ich habe jetzt, glaube ich, die Hälfte ungefähr gespielt von Little Nightmares. Kurz Fazit nochmal. Little Nightmares 2 ist eigentlich sehr, sehr ähnlich zu Little Nightmares 1, was die Stärken angeht und was die Schwächen angeht auch. Das Interessante ist, wie gesagt, diese Mechanik, dass man eine Companion dabei hat, die manchmal aushilft und einen begleitet, und das ist wirklich schön gemacht. Ich wollte noch mal darauf hinweisen, ich habe jetzt zwei Videos dazu gemacht, ein Quick Look zu Little Nightmares 2, wo man so das erste Level sieht, und das erste Level ist schon wirklich so erstaunlich vergleichbar zum ersten Level von Inside, dass ich mir den Spaß erlaubt habe, und das ist das Video, was verlinkt ist, die beiden gleichzeitig zu spielen. Also nicht gleichzeitig, sondern hintereinander schon, wow, möglichst synchron zu spielen. Pro-Gamer. Und was ich getan habe, war zuerst Little Nightmares zu spielen, die erste halbe Stunde, fünf Viertelstunde, glaube ich bloß, und danach das Video auf meinem Laptop laufen zu lassen und währenddessen die erste Viertelstunde von Inside zu spielen. Ich bin ein, zweimal gestorben, deswegen musste ich dann auch schneiden, aber ich habe sie dann beide nebeneinander geschnitten, und es ist wirklich teilweise sehr, sehr lustig, welche synchronen Dinge da passieren, wo sie auseinanderdriften. Es ist fast so wie ein kleines Ballett geworden. Ich kann alle, die deswegen überlegen, Little Nightmares 2 vielleicht nicht zu kaufen oder Inside nicht zu kaufen, kann ich aber Entwarnung geben, die beiden Spiele driften danach sehr auseinander. Das ist ja gut. Also, nicht, dass Inside jetzt schlecht wäre, aber es ist gut, dass es nicht das gleiche Spiel ist. Und ich weiß nicht, ob wir es erwähnt haben. Ich meine, Playdate, die Entwickler von Inside arbeiten ja am nächsten Titel schon. Der soll diesmal nicht so ein Sidescroller werden wie Limbo oder Inside. Ich kann mich nur erinnern, dass optisch wieder sehr, sehr interessant und schön aus. Ich kann mich nur erinnern, dass da irgendein Exklusivitätsdeal schon gesagt wurde, oder? War das nicht auch Epic? Ah, stimmt, das war Epic, ja. Ja, all die Guten haben sie sich gekrallt. Remedy von Control und Gen Design, Fumitoueda. Alle über Epic. Ich hoffe immer noch, dass das nicht heißt, dass die Sachen nur für PC kommen. Ja, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich hoffe auch. Gut. So viel zum Konsum. Kommen wir zum Nachklapp, und haben wir einen ganz alten Titel, nämlich nochmal No Man's Sky. Ja, ich bin jetzt auch da angekommen bei diesem Alles-Spiel. Survival Crafting ist wohl das Thema der Sendung ein bisschen, weil ich habe es jetzt auch mir angeguckt, weil es war irgendwie in irgendeinem dieser Jahreswechsel-Sales relativ günstig zu haben. Und mein Eindruck ist voll gemischt. Also so ein bisschen teile ich dieses Tedium-Urteil von Dom und Marcel. Und die Steuerung ist auch meh. Das ist alles so meh. Das ist alles dieses Viech läuft so meh. Das hüpft so meh. Die Umgebung sieht meh aus. Wenn du da gräbst, ist es meh. Es ist alles so irgendwie lieblos algorithmisch hingerotzt und meh. Und ja, unglaubliche Tech-Trees, die mein 40 Jahre altes Hirn nicht begreifen will, und Gottes Willen. Aber es hat so ein bisschen was wie die 70er Jahre Science Fiction da als das Wunder des Neuen und des Anderen. So ein Retrofuturismus, ja. Ja, Also so Perry Rhodan fällt mir da ein. Hm. Diese ein Raumschiff, das doppelt so groß ist wie die Erde, fliegt in eine Raumstation, in die 10.000 dieser Raumschiffe passen. Und solche, es geht immer noch mindblowinger und es gibt eine Raumstation, die sich irgendwie durch, keine Ahnung, Übertechnik zu dir hin teleportieren kann und dann gehst du da rein und redest mit den Aliens und es ist so, und diese Pflanzen, die überall rumhängen und die Tiere, und es ist so, ach ja, einfach die 70er-Jahre-Sci-Fi, das ist so, es kitzelt diesen Nostalgienerv bei mir. Und das Lustige ist, ich kann das mit meinen Kindern spielen, weil es natürlich nicht so wie das andere Survival-Crafting-Spiel, das ich gerade spiele, nicht so blutrünstig und schrecklich, sondern halt so robotisch und ein bisschen klinisch und halt wow, sehr, sehr, sehr clean, sehr nüchtern. Und im Moment haben wir da tatsächlich ganz viel Spaß, weil meistens gucken wir die zu und ab und zu lasse ich sie dann mal hier, lauf mal darüber und sammle das Natrium ein. Machen. Das Absurde, Tobi, ist ja, dass No Man's Sky sich sehr, sehr stark verändert hat. Also ich habe das ja noch als First-Person-Spiel gespielt. Ich weiß gar nicht, ob es das noch standardmäßig ist. Es geht auch, aber standardmäßig ist es Third jetzt. Wow. Genau. Dann Basenbau gab es nicht, was ich gut fand, dass es das gab damals. Und was jetzt ganz neu ist, oder jetzt gerade kommt erst, weiß ich nicht, sind ja Companions, also so Tiere mehr oder weniger, die einen begleiten können. Stimmt, da habe ich auch. War das schon dabei? Bei mir ist, ja, ich kann auch jetzt Tiere mit Pellets füttern und dann könnte ich die adoptieren als Haustiere. Ich habe es noch nicht probiert, weil ich wollte nicht das auch noch, weil ich gerade total überwältigt bin von den ganzen 1.000 Millionen Optionen. Aber ja, das geht. Ach, ich vermisse dieses originale No Man's Sky, wo man einfach nur alleine war im Weltraum und Planeten erkundet hat. Aber das wollte ja niemand. Es ist schon irgendwie sehr linear. Ich weiß nicht, ob es das damals schon war, ob das da freier war, aber jetzt ist schon sehr, du hast halt so einen Handlungsstrang und da reihen sich die Missionen wie Perlen an der Kette dran. Es ist halt, wenn du es drauf anlegst, dann kommst du sehr schnell von einem Story-Hub zum nächsten. Kannst aber auch ganz weit abbiegen und Basen bauen. Der große Unterschied war halt, dass es eben, wie Marcel schon gesagt hat, eben diese Basen nicht gab. Und dadurch warst du halt komplett untethered im weiten Universum sozusagen. Mhm. Und das fühlte sich halt einfach viel isolierter an. Und sobald du halt irgendwie eine Basis hast, zu der du jederzeit warpen kannst, ist es halt einfach vom Gefühl her was anderes. Mhm. Aber ja, also. Es fühlt sich. Sorry. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass Spiel hat sich einfach dem Geschmack angepasst und offensichtlich ja auch zu Recht, dem Massengeschmack. Aber ich trauere trotzdem der Originalversion nach. Mhm. Nee, es fühlt sich null isoliert an. Du hast halt auf jedem Planeten siehst du über die Raumschiffe rumfliegen, überall sind Gebäude, jedes System, das Sonnensystem hat eine Raumstation, wo du parken und handeln kannst und da fliegen die Raumschiffe wie zur Hauptverkehrszeit ein und aus. Also das ist alles sehr busy. Nun, ja, nun denn. Kommen wir zum letzten Thema auf der Agenda und da ist wieder Forest Time mit Tobi. Genau, ich hab wieder mal ein Survival-Crafting-Spiel gespielt. Entschuldigung. Ich habe mal wieder ein Survival-Crafting-Spiel gespielt und ich habe ja letztes Mal gesagt, ich weiß nicht, ob The Forest was für mich ist. Und ich versuche ja immer so spoilerfrei wie möglich zu spielen, also nichts mir vorher anzulesen, außer ich verstehe nicht, warum mein Lagerfeuer nach zweimal Anzünden verschwindet. Dann google ich das schon. Aber ich habe jetzt mal gegoogelt, wie man kämpft in The Forest. Und eine ganz wichtige Komponente, die ich übersehen hatte, ist wohl das Blocken. Also du rennst dich weg und du versuchst nicht auszuweichen, sondern du stellst dich hin und hältst deine Waffe hin und blockst erstmal den Gegner. Dann steht er vor dir und kloppt in deine Verteidigung. Und dann kannst du tatsächlich so ein bisschen was ausrichten, schadensmäßig. Auf Hard ist es zwar immer noch trickreich, aber wenn du einen einzelnen Gegner hast, der jetzt kein Riesenmutant ist, sondern nur ein Easy-Kannibale, dann kriegt man den schon besiegt. Und mit diesem Wissen bin ich dann in die Höhlen gegangen und habe mich da so ein bisschen durchgekämpft. Und anscheinend sind diese Höhlen so Dungeon-mäßig, wenn du die einmal ausgeräumt hast, bleiben sie ausgeräumt von Feinden. Hm. Ich habe nämlich mal versucht, ein paar Feinde zu töten, dann zu speichern, dann wieder ein paar Feinde zu töten. Das hat nichts gebracht. Beim Laden waren die alle wieder da, obwohl ich die, nachdem ich Feinde getötet hatte, gespeichert hatte. Also da dachte ich dann, es respawnt immer alles. Ist wohl nicht so. Du kannst wohl so eine Höhle durchbesiegen und ausräumen. Das habe ich jetzt mit einer Höhle gemacht. Das ist ganz praktische unterirdische Verbindung zwischen zwei Punkten geworden. Und so habe ich dann wieder so ein bisschen Progress bekommen, weil das war ja das, was mich bisschen frustriert hat, dass ich keine Richtung wirklich hatte und dass es dann irgendwie in die falsche Richtung zu schnell, zu schwer geworden ist. Es gibt immer noch ein paar absurde Geschichten, dass ich habe jetzt ein Baumhaus gebaut mit einer Plattform und einem Gang zwischen den beiden, dass ich in der Höhe hin und her laufen kann. Das Problem ist, wenn mich jemand entdeckt, dann stehen die unten und rennen unten im Kreis um mein Baumhaus und dann ist im Grunde Game Over, weil die sind unten, rennen im Kreis um mein Baumhaus, es machen Lärm, es kommen immer mehr und irgendwann, ich weiß nicht nach welchem System, fangen die dann an, mein Baumhaus zu zerlegen. Dann falle ich runter und die verspeisen mich. Und die gehen nicht weg. Und richtig besiegen kann ich sie auch nicht, weil ich habe mein Pfeilvorrat ist irgendwann aufgebraucht und dann sind immer noch ganz viele da. Und ja, das ist schade. Ich dachte irgendwie, ich kann mich dann in mein Hochhaus, mein Baumhaus retten und dann wäre ich vor denen sicher. Oder die gehen dann irgendwann wieder. Das ist ein bisschen frustrierend. Das ist so der einzige Weg, mit einer größeren Horde fertig zu werden, ist halt einfach abzuhauen und sich irgendwo zu verstecken. Und das ist auch so komisch. Das ist so nicht deterministisch. Wenn du dann weit genug weggegangen bist, dass du aus dem Agro-Reichweite von denen bist, duckst du dich hinter einen Baum, wartest ein paar Sekunden und dann kannst du im Grunde wieder pfeifend durch die Gegend spazieren, weil die sind dann einfach weg. Also die, wenn die deine Fährte verlieren, dann verschwinden die. Irgendwie. Also das ist so ein bisschen, ja, das ist so dieses Bedrückende, diesen Horror verliert das Ganze so ein bisschen. Aber es ist immer noch schön. Also die Höhlen sind schön und gruselig. Und die richtige Mischung aus verworren, in sich verwinkelt und unübersichtlich, aber trotzdem so, dass man sich nicht hoffnungslos verläuft. Weil das ist ja auch schwer gut hinzukriegen. Weil entweder ist es so, du weißt genau, wo alles ist, oder du hast keine Chance, von A nach B zu kommen. Ja, genau, da werde ich weiter gucken. Mein Projekt ist jetzt, die nächste Höhle mal ausfindig zu machen. Der Spiologe. Genau. Und ich hab mal einen Kopf verloren, das wollte ich eigentlich letztes Mal erzählen. Das ist eine bisschen absurde Sache. Ich habe Entschuldigung, es ist meine Tochter reingekommen, das kann ich nicht erzählen. Kannst du nicht erzählen. Dann kannst du wieder runtergehen, frag die Mama, ob du iPad spielen darfst. Ich bin jetzt am Podcast. Sie hat gesagt, frag ihn. Sag ihr, ich bin am Podcasten und du sollst die Mama fragen, okay? Sie wird sagen, nein. Maus, ich muss jetzt hier weitermachen. Okay? Also du musst jetzt wieder runter. Papa? Nein. Für die Maus. Ich hab jedenfalls eine, jetzt ist sie wieder gegangen, ich habe jedenfalls eine Kannibalin besiegt, indem ich eine Schlagfalle, indem ich sie in eine Schlagfalle gelockt habe und der Riesenschlagbaum sie von oben umgehaut hat. Und ich wollte mir eine Effigy bauen. Das ist so eine, ein großer Stock, in den du Beine und Arme und Köpfe seitlich anflanscht und den kannst du in Brand setzen. Wenn es brennt, dann laufen die Kannibalen vor deinem Lager weg. Verständlich. Und da habe ich noch einen Kopf gebraucht. Und dann habe ich diese Kannibalin eben fachgerecht zerhackt, also Gliedmaßen abgeschlagen. Und dann habe ich ums Sterben diesen blöden Kopf nicht mehr gefunden. Und das war das Letzte, was ich für meine Effigy gebraucht hatte. Und das fand ich irgendwie so, what? Meine Frau saß auch auf der Couch. Ich habe ihr gesagt, ich habe den Kopf verloren und sie hat ein bisschen die Augen verdreht. Kopflos. Ja. Ja. Ja, also ich merke wieder nicht der Drang zu morden, sondern die Faszination von dem Spiel langsam nachlässt. Aber ja, macht ja nichts. War nicht sehr teuer und hat mir jetzt Spaß gemacht. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch da noch dran bleibe. Im Zweifel kannst du dann ja auch Wikinger werden. Ja, kann sein. Mal schauen. Gut, aber bevor wir alle Wikinger werden, machen wir einen Schluss und das ist zum zweiten Mal heute, dass ich diesen Satz falsch sage. Machen wir einen Strich unter diese Sendung, weil es ist jetzt Schluss. Ja, wenn ihr uns wiederhören wollt, dann schaltet am besten ein, wenn es wieder Fanboys heißt, vermutlich nächste Woche. Bis dahin allerdings, Servus und Baba. Bis dann. Au.